Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. We are back with Colossians 1, verse 7 in the Passion. Wir sind zurück mit Kolosser 1, Vers 7 in der Passion. Here Paul says, our beloved co-worker Epaphras was there from the beginning to thoroughly teach you the astonishing revelation of the gospel. Hier sagt Paulus, unser geliebter Mitarbeiter Epaphras war von Anfang an dabei, um euch die erstaunliche Offenbarung des Evangeliums gründlich zu lehren. So look at this. This is so beautiful. Schau mal, das ist so schön. Paul undoubtedly must have been one incredible personality. Paulus muss zweifelsohne eine tolle Persönlichkeit gewesen sein. Radical. Radikal. Strong leader. Starker Leiter. Willing even to kill Christian for what he believed. Sogar willens, Christen für seine Überzeugung zu töten. I mean, he was a very strong person. Er war eine sehr starke Persönlichkeit. Yet, even though he was a strong leader, he never exercised authoritative leadership. Trotz dass er ein starker Leiter war, übte er niemals autoritäre Leiterschaft aus. He obviously did not believe in hierarchy. Er glaubte offensichtlich nicht an Hierarchie. Look, Timothy was involved with him in writing the letter. Timotheus war im Schreiben des Briefes involviert. And Epaphras was involved with him in preaching the gospel. Und Epaphras predigte mit ihm zusammen das Evangelium. You know, we think, wow, Paul, he did the one, he planted the church in the, to the Colossians. Wir denken oft, wow, Paulus hat die Gemeinde in Kolossea gegründet und betreut. But look, he calls Epaphras a co-worker, so they were equal. Doch schau, er nennt Epaphras seinen Mitarbeiter. Das heißt, sie waren ebenbürtig. He doesn't call him a guy that's working for him, but that's working with him. Er bezeichnet ihn nicht als jemanden, der für ihn arbeitet, sondern der mit ihm arbeitet. And there's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Because most great authorities in Christian ministry today and strong leaders. Denn bei den meisten großen Autoritäten im christlichen Dienst und starken Leitern. The people work for them. Arbeiten die anderen für sie. But they don't work with them. Aber sie arbeiten nicht mit ihnen. But we see this beautiful heart of Paul coming through, which I believe is the heart of Jesus. Hier sehen wir, wie Paulus schönes Herz sichtbar wird, was glaube ich auch das Herz von Jesus ist. And look what he says. I really like this. Schau, was er sagt. Das gefällt mir wirklich. He was there from the beginning to thoroughly teach you the astonishing revelation of the gospel. Er war von Anfang an dabei, um euch die erstaunliche Offenbarung des Evangeliums gründlich zu lehren. Paul allowed Epaphras to teach the revelations of the gospel. Paulus erlaubte Epaphras, die Offenbarungen des Evangeliums zu lehren. I know ministry where the top leader doesn't allow the other people to preach in his church. Ich kenne Dienste, in denen der Hauptleiter anderen nicht erlaubt, in der Gemeinde zu predigen. Because they think they have the biggest revelation and the greatest revelation, so they are the ones who have to preach it. Denn sie denken, dass sie die größte Offenbarung und Erkenntnis haben, daher müssen sie diese predigen. But look at the heart of Paul. Doch schau dir das Herz von Paulus an. Paul got the revelation of the glorious gospel directly from Jesus. Paulus erhielt die Offenbarung des herrlichen Evangeliums direkt von Jesus. It didn't come any other way. Nicht auf andere Weise. And that Paul who got the revelation directly from Jesus allowed his co-worker to share the revelation and teach it. Und dieser Paulus, der die Offenbarung direkt von Jesus bekam, erlaubte seinem Mitarbeiter, sie weiterzugeben und darüber zu lehren. We need more leaders like Paul. Wir brauchen mehr solcher Leiter wie Paulus. Who push the other people to greatness. Die anderen zu großem anspornen. This is exactly what Jesus will do with us. Genau das macht Jesus mit uns. And look, and he says that the astonishing revelation of the gospel. Schau, er sagt hier, die erstaunliche Offenbarung des Evangeliums. We must never lose the wonder for the amazing revelation of the gospel. Wir dürfen niemals das Staunen über die herrliche Offenbarung des Evangeliums verlieren. There is an expression in English that does not translate to Portuguese well. Es gibt einen englischen Ausdruck, der sich nicht gut ins Portugiesische übersetzen lässt. But I love it so much and I'm going to use it anyhow. Aber ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn trotzdem verwende. And Daniel will find a way to figure it out. Und Daniel wird das schon hinbekommen. We must never take the gospel for granted, but we must keep being astonished about the revelation. Wir dürfen das Evangelium niemals als selbstverständlich hinnehmen, sondern müssen immer wieder über diese Offenbarung staunen. Think about it. Überleg mal. It is so easy that, we've been saved for 20 years, I'm a Christian, I'm going to heaven, wonderful. Es ist so leicht zu denken, ich wurde vor 20 Jahren errettet, bin Christ und komme in den Himmel, wunderbar. But Paul calls the revelation of the gospel something astonishing. Aber Paulus nennt die Offenbarung des Evangeliums etwas Erstaunliches. There's two things we must never forget. Zwei Dinge dürfen wir niemals vergessen. Where we have come from and where we are going to. Woher wir kommen und wohin wir gehen. You know, many times I keep reminding myself what a mess I was in before the gospel found me. Oft erinnere ich mich daran, was für ein Wrack ich war, bevor das Evangelium mich erreichte. Emotionally destroyed. Emotional kaputt. Because of my abuse, all messed up. Völlig fertig aufgrund von Missbrauch. But the glorious, astonishing gospel has transformed me. Aber das herrliche, erstaunliche Evangelium hat mich verwandelt. And there is such a danger to coming into the routine of Christian life. Es besteht eine so große Gefahr, in eine Routine des Christenlebens zu kommen. Because if we do, we leave this sense, wow, the gospel is so beautifully transformed me from a horrible past. Denn wenn das passiert, verlieren wir das, wow, das Evangelium ist so wunderbar. Es hat mich von meiner furchtbaren Vergangenheit umgestaltet. And it gives me an incredible future. Und es schenkt mir eine herrliche Zukunft. Maybe for always keep this marvel, this wonder at the beauty of the gospel. Mögen wir für immer das Staunen über die Schönheit des Evangeliums bewahren. And maybe always preach the true gospel, which is an astonishing revelation. Und mögen wir immer das wahre Evangelium predigen, das eine erstaunliche Offenbarung ist. Look, and then he again praises Epaphras. Schau, dann lobt er Epaphras erneut. He says, and he serves you faithfully as Christ's representative. Er sagt, und er dient euch treu als Repräsentant Christi. My friends. Mein Freund. The Bible is very clear that there's nothing asked from his servant, only that he is faithful. Die Bibel macht deutlich, dass nichts von einem Diener verlangt wird, außer dass er treu ist. You see, and Paul praised Epaphras because he served faithfully. Paulus lobte Epaphras, weil er treu diente. I'm telling you. Ich sage dir. So many people start out serving Jesus as true servants with a true servant heart. So viele Christen fingen an, Jesus als wahre Diener mit einem echten dienenden Herzen nachzufolgen. And as the ministry gets successful and bigger and they get recognized, und als ihr Dienst erfolgreich und größer wird und sie bekannt wurden, they've somehow on the road lost the attitude of a servant. Verloren sie irgendwo auf dem Weg die Haltung eines Dieners. Always remember. Denk immer daran. We are servants of Jesus Christ and we need to represent him well. Wir sind Diener Jesu Christi und wir sollen ihn gut repräsentieren. And we need to be faithful. Und wir sollen treu sein. So, keep faithful with what God has shown you. Also sei treu in dem, was Gott dir gezeigt hat. Keep the heart of the servant. Bewahre ein dienendes Herz. And if you are in any kind of leadership. Und wenn du irgendwie in Leiterschaft stehst. Always release others to become great in the kingdom of God. Dann setze immer andere frei, um im Reich Gottes groß zu werden. That's what Paul did. Das tat Paulus. See you tomorrow. Bis morgen.